O mein Jesus, du bist wert, dass man dich im Staube ehrt, dass man dich beständig lobt und ehrt. Niemand ist so gut wie du, meine Seele jauchzt dir zu, meine Seele jauchzt dir fröhlich zu. Von der Erde reiß mich los, mache meinen Glauben groß, gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz, mein Jesus, hin. Deine Hand hat mich gemacht, wunderbar ans Licht gebracht, wunderbar ans helle Licht gebracht. Und dein Blut hat mich erlöst, dass ich ewig sei getröst, dass ich nun auf ewig sei getröst. Von der Erde reiß mich los, mache meinen Glauben groß, gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz, mein Jesus. Huldreich blickest du mich an, sagst mir, dass ich kommen kann, sagst mir, dass ich zu dir kommen kann. Und dass du der Sündenschuld nicht gedenkst nach deiner Huld, nicht gedenkst nach deiner Gnad und Huld. Von der Erde reiß mich los, mache meinen Glauben groß, gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz.